ich auf. Ganz steil. Wie es Bäume tun, wenn sie wissen, dass es Zeit zum Sterben ist. Ich muss weg von hier. Ama şey yapıyordu, yani kapalı olunca böyle yanlış bir şey yapmadan.